13,84. 5, 6, 7. Hochrechnen. 0, 0. Durchrechnen. 1,4. Querrechnen. Zum Beispiel a Quadrat plus b Quadrat ist c. Das Jahr der Mathematik. In Deutschlandfunk. Okay. Wissenschaft im Brennpunkt. Im Jahr 1904 formulierte der große französische Denker Henri Poincaré eine mathematische Frage, die später zum Kernproblem einer ganzen Forschungsrichtung wurde, die sogenannte Poincaré-Vermutung. Seither hat es etwa 30 Fachpublikationen von angesehenen Mathematikern gegeben, die meinten, sie hätten eine Antwort auf Poincarés Frage. Doch in all diesen Argumentationen entdeckten andere Denkfehler. Erst knapp 100 Jahre nach Poincaré fand ein junger russischer Mathematiker einen Beweis, der inzwischen als wasserdicht gilt. Er stellte seinen Beweis ins Internet, hielt ein paar Vorträge, kündigte dann seine Stelle und zog sich ganz zurück. Der Weiße Rabe. Auf der Suche nach Grigori Perelman. Ein Feature von Jan Lublinski. Weißer Rabe heißt schwarzes Schaf. Und der Weiße Rabe, im Russischen sagt man, in den Fällen, wenn der Mensch auffällig ist und sich von den anderen unterscheidet. Manchmal ist je nach der Intonation, wie man das ausspricht, das kann auch positiv und negativ sein. Anfang August 2006 informierte der Weltverband der Mathematiker in einer Pressemitteilung darüber, wer die Fields-Medaille erhalten würde, die wichtigste Auszeichnung in der Welt der Mathematik. It's a bit like the Oscars, you know, but it's nice to have a secret. John Ball, Universität Oxford, Präsident der Internationalen Mathematikervereinigung. It's nice to have a secret to announce at the meeting. It's a bit of theater that's part of mathematical culture and people like it and so. Es ist ein wenig wie bei den Oscars. Es ist schön, ein Geheimnis zu haben, das man dann bei einem großen Treffen lüftet. Ein wenig Theater. Die Leute mögen es so. Alle vier Preisträger hatten wichtige Beiträge zur Mathematik geleistet. Einer aber stach heraus. Grigori Perelman. Er hatte es geschafft, sämtliche denkbaren dreidimensionalen Räume zu sortieren und neu zu verstehen. Dabei hatte er sich auch mit der Oberfläche einer Kugel im vierdimensionalen Raum befasst, hatte imaginäre Schnüre auf diese Kugel gelegt und schließlich gezeigt, dass sich diese Schnüre auf einen Punkt zusammenziehen lassen. Es war der Beweis der Poincaré-Vermutung, nach dem Mathematiker fast 100 Jahre lang gesucht hatten. He developed very, very deep insights into the problem because he's gone far beyond what others have been able to do. I mean, Jim Carlson, Director des Clay Mathematics Institute in Boston. But everybody who was working in the field was stuck on certain points, and Perelman saw how to get unstuck and to get through those technical obstacles. Er hat das Problem viel tiefer durchdrungen als alle anderen, und er hat diese sehr technischen Hindernisse überwinden können. I talked to him on the phone. Ich sprach mit ihm am Telefon. Als die Entscheidung gefallen war, telefonierte ich mit allen Fields-Medaillisten. Grigori Perelman sagte mir, dass er die Fields-Medaille ablehnen würde. Nun, ich fragte ihn, ob es wohl möglich wäre, dass ich nach St. Petersburg käme, um mit ihm zu sprechen. Und er sagte ja. Es war der 22. August 2006 und der große Mathematikerkongress in Madrid hatte begonnen. Die Nachrichtenagenturen berichteten, dass Grigori Perelman die Auszeichnung abgelehnt hatte. Meine Kollegen wollten nun mehr über den Russen erfahren, der sich aus Geld nichts machte. Perelman aber war abgetaucht und gab keine Interviews mehr. Er hatte an den Tagen zuvor noch mit zwei oder drei Journalisten gesprochen und deren Zitate geisterten seither durch jeden Bericht. Die Fields-Medaille ist für mich völlig irrelevant. Wenn mein Beweis richtig ist, dann ist keine weitere Anerkennung nötig. So there was a period where es gab eine Zeit, da hatte er alle Fragen, die man ihm gestellt hatte, beantwortet. Und dann entschied er wohl, dass er alles gesagt hatte, was er sagen musste. Und das war es dann. Ich weiß, dass die Leute sich selbst gerne produzieren und darstellen. Und denen, die das tun wollen, wünsche ich viel Glück. Ich denke nicht, dass so ein Verhalten etwas Positives hat. Es war das erste Mal in der Geschichte der Mathematik, dass jemand die höchste Auszeichnung des Fachs ablehnte und damit auch das Preisgeld von etwa 10.000 Euro. Hinzu kam, dass Perelman in wenigen Jahren eine noch größere Prämie zustehen würde. Die amerikanische Clay-Stiftung hatte die Poincaré-Vermutung im Jahr 2000 zu einem der 7 sogenannten Millenniums-Probleme erklärt. Für die Lösung hatte sie eine Prämie von 1 Million Dollar ausgeschrieben. Die Nachrichtenagenturen und Zeitungen berichteten, Perelman habe seine Stelle am Steklov-Institut in St. Petersburg gekündigt und lebe am Stadtrand bei seiner Mutter. Schon als Kind sei seine besondere mathematische Begabung aufgefallen. Auch habe er sich schon früh für die Oper interessiert. Ich besuchte den Präsidenten der Internationalen Mathematikervereinigung, John Ball, oder genauer Sir John. Wenn man in Großbritannien geadelt wird, dann lässt man den Nachnamen weg. Auch er findet das ein wenig seltsam. Well, that's a kind of British eccentricity, knighthoods and so. So if you're knighted, you're called Sir John. You're not called Sir Ball, you're called Sir John, which is kind of strange. Das Queen's College in Oxford, gegründet im Jahr 1341. Sir John zeigte mir die imposante Bibliothek und die Kaminzimmer mit dem gepflegten alten Mobiliar, wo er mit seinen College-Kollegen die Mahlzeiten einnahm und sich zum Tee traf. Er erinnere sich noch sehr genau an einen Tag im Jahr 2003. Er habe sich zu einem Forschungssemester in Princeton aufgehalten und das Gerücht gehört, dass es dem russischen Mathematiker Grigori Perelman gelungen sei, die Poincaré-Vermutung zu beweisen. Dann sei Perelman nach Princeton gekommen, um einen Vortrag zu halten. I was spending that year on sabbatical at the Institute for Advanced Study. And I just heard that there was this rumor that Perelman had proved the Poincaré conjecture and that he would be giving a lecture in the maths department. And so I went along there. And the title of the lecture had, I forget exactly what the title was, but it did not mention the Poincaré conjecture. Der Vortragstitel, nun, ich habe ihn vergessen, aber die Poincaré-Vermutung kam nicht darin vor. Der Vortrag war sehr klar und ich konnte einige Teile verstehen, obwohl das nicht mein Fachgebiet ist. Aber das Wort Poincaré kam darin nicht vor. Als dann am Ende Fragen gestellt werden durften, dachte ich, okay, jetzt geht's los und jemand wird fragen, ist das jetzt der Beweis der Poincaré-Vermutung? Aber niemand stellte eine solche Frage. Die Fragen, die gestellt wurden, drehten sich um technische Einzelheiten. Perelman nutzte eine neue, aus der Physik entlehnte Methode, den sogenannten Ricci-Fluss, mit der es möglich war, abstrakte geometrische Körper zu verformen und Unebenheiten wie mit einem Bügeleisen zu glätten. Perelman ging es dabei darum, alle Körper, die er betrachtete, 8 verschiedenen Grundformen zuzuordnen. Ich war sehr überrascht. Vielleicht trauten sich die jüngeren Leute nicht, nach der Poincaré-Vermutung zu fragen. Und die Älteren hatten vorher mit ihm gesprochen und wussten es bereits. Das alles war etwas surreal und ich war ein wenig enttäuscht. A little surreal. I was left feeling a little anticlimactic, if you like. Tatsächlich hatte Perelman die sogenannte Geometrisierungsvermutung bewiesen. Sie ermöglicht es den Mathematikern, sämtliche denkbaren dreidimensionalen Gebilde zu sortieren und neu zu verstehen. Die Poincaré-Vermutung war hier als Spezialfall enthalten. Der Beweis, den Perelman ins Internet gestellt hatte, war insgesamt etwa 66 Seiten lang und das Gegenteil von ausführlich. Er hatte eine Art mathematisches Stenogramm abgeliefert, viele Schritte übersprungen und weniger wichtige Überlegungen nur angedeutet. Auf eine Publikation in einem Fachjournal verzichtete er. It could be a kind of arrogance, but I don't think it was. I mean, it needn't be, and I don't think it was in this case. Einige Mathematiker hielten das für ungenügend oder für arrogant. Andere machten sich daran, den Beweis zu vervollständigen. Als Erste rechneten Bruce Kleiner und John Lott viele Details nach. Dann ergänzten John Morgan und Gang Tian weitere Abschnitte. Ihre Publikationen umfassten viele 100 Seiten. Im Frühjahr 2006 kamen sie zu dem Schluss, dass Perelmans Beweis wasserdicht war. Für Sir John war es Ehrensache, Grigori Perelman persönlich aufzusuchen und mit ihm über seine Ablehnung der Medaille zu sprechen. Umstimmen konnte er ihn nicht. Certainly, I at the end of these 2 days, I understood a lot more about him than I had before. Natürlich habe ich ihn am Ende der beiden Tage, die wir miteinander verbrachten, besser verstanden. Aber es gibt da auch eine versteckte Seite seines Charakters, die es schwer macht, die wirklichen Motive seiner Handlungen zu erahnen. Aber es war auf jeden Fall ein Charakterzug von ihm, dass er bei einer Entscheidung blieb, wenn er sie einmal gefällt hatte. I think that was part of his character. Eine Woche nachdem bekannt war, dass Gregory Perelman die Fields-Medaille abgelehnt hatte, erschien im amerikanischen Magazin New Yorker ein Artikel, der für Aufsehen sorgte. Sylvia Nazar und David Gruber porträtierten neben Perelman auch den berühmten chinesischen Mathematiker Xingtung Yao, der am Institute for Advanced Study in Princeton arbeitete. Im Frühsommer 2006 behauptete Yao auf Kongressen, seine Schüler Su und Cao hätten Lücken in Perelmans Beweis gefunden und es sei nun ihnen zu verdanken, dass die Poincaré-Vermutung endgültig bewiesen sei. In der Tat publizierten diese beiden eine 300-seitige mathematische Abhandlung, welche die gesamte Juni-Ausgabe des Asian Journal of Mathematics füllte. Die Reporterin des New Yorker, Sylvia Nazar, befragte daraufhin auch russische Wissenschaftler nach ihrer Meinung dazu. She met me and showed me the booklet. Sie zeigte mir eine Publikation, die in China erschienen war, und fragte mich ganz neutral, was ich davon hielte. Und ich sagte ihr ganz offen, dass ich das für Banditentum halte. And I told her very frankly, I think this is banditism. Anatoly Verzhik, Präsident der St. Petersburger Mathematischen Gesellschaft. Because in this booklet was the following. Denn darin war zu lesen, ja, es gibt da eine gute Publikation von Perelman, aber wir hatten da andere zusätzliche Ideen und schließlich ist es meinen Studenten gelungen, einen vollständigen Beweis abzuliefern. Das ist ein großartiger Erfolg für die chinesische Mathematik und so weiter. Es ist eine Schande. Im Interview mit den Reportern des New Yorker hatte sich Perelman dazu auch geäußert. Ich kann nicht sagen, dass ich begeistert bin. Andere Leute tun noch Schlimmeres. Erst in den Wochen nach dem Mathematikerkongress und dem Erscheinen des Artikels im New Yorker wurde bekannt, dass Cao und Su in ihrer Publikation weitgehend darauf verzichtet hatten, Kleiner und Lott zu zitieren, also jene beiden Mathematiker, die sich als erste mit Perelmans Beweis befasst hatten. Die chinesischen Mathematiker hatten also in dreister Weise abgeschrieben. In seinem Gespräch mit den Reportern des New Yorker hatte Perelman sich über die laxe Moral seiner Kollegen beschwert. Aber warum hatte er seine Stelle am Steklov-Institut gekündigt und sich zurückgezogen? Ich versuchte, die Wissenschaftler zu kontaktieren, die früher eng mit ihm zusammengearbeitet hatten. Sie beantworteten meine E-Mails nicht oder sie ließen mich kurz wissen, dass sie für Interviews nicht zur Verfügung stünden. Immerhin war Anatoly Verzhik, der Präsident der St. Petersburger Mathematikervereinigung, bereit, mich zu empfangen. Das Steklov-Institut der Mathematik, die ehemalige Wirkungsstätte von Gregory Perelman, residiert im Zentrum von St. Petersburg, nur wenige Schritte vom Newski-Prospekt entfernt. Im dunklen Foyer des Kaufmannshauses aus dem 18. Jahrhundert eine Gruppe von jungen Studenten auf einem alten, mächtigen Ledersofa. Anatoly Verzhik, ein Professor mit einem eindrucksvollen grauen Vollbart und sehr wachen Augen. Vom Fenster seines Büros im 5. Stock konnte er den Blick schweifen lassen über eine weitläufige Häuserzeile am anderen Ufer des Fontanka-Kanals hin zur nahegelegenen Anitschkow-Brücke am Newski-Prospekt. Der Millenniumspreis des Clay-Instituts hatte hier im Jahr 2006 für großen Wirbel, aber auch für einen gewissen Unmut unter den russischen Mathematikern gesorgt. This is in some sense a very American idea. In gewisser Weise ist der Clay-Preis eine sehr amerikanische Idee. Das erinnert mich so ein bisschen an Showbusiness. Hier in Russland war das falsche Signal. Die Leute wissen nicht, was Mathematiker tun, und jetzt will so einer, dass viele Geld nicht haben. Hier werden zwei Dinge zusammengebracht, die nichts miteinander zu tun haben. Eine herausragende wissenschaftliche Leistung und die Million. Dabei geht es in der Mathematik nicht nur darum, schwierige Rätsel zu lösen, sondern auch darum, tiefere Einsichten zu gewinnen und neue Gebiete zu erschließen. To open new areas. Sometimes it's more important than to solve the problem. Was Perelman betrifft, kursieren hier viele Legenden und falsche Gerüchte, dass jemand ihn beleidigt hat oder dass wir ihn am Institut nicht mehr haben wollen. Das alles ist nicht wahr. Ich habe folgende Vermutung. Perelman war einfach erschöpft. Er hatte viele Jahre extrem hart gearbeitet und das Optimale erreicht. Auf mehr konnte er nicht hoffen. Das ist zumindest eine mögliche Erklärung für das, was passiert ist. But I want to describe the possible manner to explain what happened. Ich erhielt auch einen Termin beim Direktor des Instituts und erwartete ein schwieriges Gespräch in einem repräsentativen Büro mit schweren Möbeln. Doch Sergei Kislyakov war ein freundlicher und bescheidener Mann. Sein Zimmer war noch kleiner als das von Verschik. Die 105 Mitarbeiter des Instituts fänden kaum Platz in diesem Haus, erklärte er mir. Und als man ihn zum Direktor gewählt habe, sei er einfach in seinem Raum geblieben. Selbstverständlich wäre es uns lieber, wenn Grigori noch bei uns wäre. Aber das ist eine persönliche Entscheidung und wir sollten sie respektieren. Mein Vorgänger sagte im Jahr 2006, dass Grigori jederzeit zurückkommen kann und ich habe diese Einladung wiederholt. Es ist meistens Boulevardpresse, die überhaupt über Perelman etwas schreibt. Und man ist auf der Jagd nach ihm. Das wird auch wortwörtlich so ausgedruckt. Es ist sehr schwierig, ihn zu finden, haben die Journalisten selbst zugegeben. Man liest einfach über sein verrücktes Dasein eher etwas. Meine Kollegin Olga Sasnitska wollte mich bei meinen Recherchen in St. Petersburg unterstützen und fuhr mit mir nach Kupchina, in jenen Stadtteil, in dem Perelman wohnte. Isst kein Fleisch, isst nur dunkles Brot. Richtig angenehm, sieht wie ein Obdachloser aus. Schert seine Fingernägel nicht. Und weist eigentlich höflich die Journalisten ab. Weißer Rabe nennen die Russen Außenseiter wie ihn. In deutschen Zeitungen hatte ich gelesen, dass Perelman in ärmlichen Verhältnissen lebe. Als wir in seinem Viertel aus der U-Bahn stiegen, sah ich endlose Plattenbaureihen, renovierungsbedürftige Fassaden und billige Supermärkte. Die Menschen trugen gute Kleidung und sie hatten es eilig, mit der U-Bahn in die Stadtmitte zu kommen. Kupchino ist normaler Spalnyi Meshok, würde man auf Russisch sagen, was Schlafsack auf Deutsch bedeutet. Das ist eher Russland, wenn man in eine andere, kleinere Stadt fährt, die auch nicht so historisch prächtig ist wie Petersburg, da sieht die Stadt so aus. Grigori Perelman, geboren 1966, wurde früh von seinen Eltern gefördert. Sein Vater, ein Ingenieur, stellte ihm mathematisch-naturwissenschaftliche Aufgaben und brachte ihm das Schachspielen bei. Er erhielt Zugang zu einem sogenannten Mathematikkreis, einer Art privatem Förderverein, wo er mehrfach in der Woche von erfahrenen Mathematikern betreut wurde. Im Jahr 1982, mit 16 Jahren, gewann Perelman bei der Internationalen Mathematik-Olympiade in Budapest die Goldmedaille. Diese Leistung ermöglichte ihm den Zugang zur Universität, was keine Selbstverständlichkeit war. Er stammte aus einer jüdischen Familie und die Aufnahmeprüfungen zu der renommierten Universität von Leningrad waren für Juden in den meisten Fällen unfair, erinnert sich Anatoly Verschik. Es war am Ende der Brezhnev- und Andropow-Ära. Es gab damals viel Diskriminierung. Aber die Gewinner der Olympiaden durften ohne Prüfung an die Universität. Für ihn war das also kein Problem. Grigori Perelmans Mutter, eine Mathematiklehrerin, nahm ihn früh mit in die Oper. Er begeisterte sich für diese Musik, gab als Teenager sein Taschengeld für Schallplatten aus. Besonders stolz war er auf eine Aufnahme von La Traviata aus dem Jahr 1946 mit Licia Albanese als Violetta. Als sein Vater und seine Schwester in den 90er Jahren nach Israel emigrierten, zog er wieder bei seiner Mutter ein. In der Sowjetunion war auch die Bescheidenheit eine wichtige Tugend. Auch unter den bekannten Menschen, man hat die immer geschätzt, wenn sie bescheiden waren und damit nicht geprotzt haben. Wir liefen eine Weile ziellos an den grauen Hochhauswänden entlang. Es war ein trüber Januarnachmittag, der Schnee war am Tag zuvor geschmolzen und die Dunkelheit kam schnell. Die Fenster bildeten ein Tapetenmuster aus Quadraten. Die meisten glänzten grau, aber einige leuchteten in hellem Orange. Irgendwo hier saß Grigori Perelman an seinem Schreibtisch. Oder er kochte sich etwas, schlief, schaute aus dem Fenster, hörte vielleicht Musik. Weißer Rabe heißt schwarzes Schaf. Und der weiße Rabe, im Russischen sagt man, in den Fällen, wenn der Mensch auffällig ist und sich von den anderen unterscheidet. Manchmal ist je nach der Intonation, wie man das ausspricht, das kann auch positiv und negativ sein. Aber eher, ich würde sagen, das ist eher negativ konnotiert schon. Negativ in dem Sinne, dass das Leben dieser Person, die weiße Rabe ist, also das Leben des weißen Rabens, nicht einfach ist. If you go through snow, wenn Sie über ein Schneefeld gehen und Sie sind der Erste, dann merken Sie, dass da niemand anderes ist. Das ist alles. Natürlich fühlt man sich einsam. Aber so ist die Wissenschaft. Ich verbrachte einige Zeit am Steklov-Institut und hatte schließlich doch die Gelegenheit, mit Mathematikern zu sprechen, die über viele Jahre mit Perelman zusammengearbeitet hatten. Mein Mikrofon musste ich dabei aber in der Tasche lassen. Die Mathematiker in St. Petersburg sind eine eingeschworene Gemeinschaft, selbstbewusst, elitär und gleichzeitig sehr tolerant gegenüber exzentrischen Kollegen. Sie hatten Perelman schon früh in ihre Kreise aufgenommen und gefördert. Aber die speziellen Verhaltensweisen und Regeln der Mathematikerwelt machten ihm zu schaffen. Die subtile Konkurrenz der Wissenschaftler untereinander, das Gezerre um kleine Privilegien, die Machtspiele. Er verstand vieles nicht, war naiv und in gewisser Weise unschuldig. Ein Mathematiker, der ihn gut kannte, berichtete, jemand habe Perelman sehr früh in seiner Karriere fälschlicherweise vorgeworfen, er hätte von einem Kollegen abgeschrieben. Möglicherweise hatte ihn dies sehr tief verletzt. Es sind nicht die Leute, die ethische Standards verletzen, die als Außerirdische behandelt werden. Es sind Leute wie ich, die isoliert werden. Mitte der 90er Jahre gab es wieder so einen Fall. Nur diesmal nahm Perelman die andere Rolle ein. Er selbst machte einem seiner Co-Autoren den Vorwurf, er hätte nicht richtig zitiert. Andere Kollegen konnten die Anschuldigungen nicht nachvollziehen, aber er wiederholte sie immer wieder. Nach und nach verlor Perelman das Vertrauen in sein Umfeld. Zur gleichen Zeit drang er immer weiter in die Mathematik vor. Seine Kollegen waren nicht mehr in der Lage, seine Fachfragen zu beantworten, weil er die Dinge so viel tiefer verstand als sie. Everybody who was working in the field was stuck on certain points, and Perelman saw how to get unstuck and to get through those technical obstacles. Während Perelman Höchstleistungen als Mathematiker erbrachte, verlor er das Maß bei der Einschätzung zwischenmenschlicher Beziehungen. Hatte er einmal ein Urteil über eine Person gefällt, war er nicht mehr bereit, dieses zu korrigieren. Schon bevor er seinen berühmten Beweis fertigstellte, hatte er sich mit Kollegen überworfen, die ihn über Jahre gefördert und begleitet hatten. Trotz all der Schwierigkeiten, die sie mit ihm hatten, sprachen Perelmans ehemalige Kollegen insgesamt positiv und herzlich über ihn. Sie machten sich Sorgen und vermissten ihn. Dass Grigori aus ihrem Leben verschwunden war, empfanden sie als tragischen Verlust. Aber so etwas ist in der Geschichte bereits passiert. Der finnische Komponist Sibelius schrieb in den letzten 3 Jahrzehnten seines Lebens keine einzige Note mehr. Und Alexander Grothendieck, der vielleicht letzte universelle Mathematiker, bedauerte irgendwann so viel Zeit mit Mathematik vertan zu haben. Er lebt heute irgendwo versteckt in einem Dorf. Als Mathematiker hätte er noch sehr viel erreichen können, aber dann hörte er einfach auf. In der Geschichte passiert so etwas, gelegentlich. Doch ganz so erschöpft und deprimiert konnte Perelman nun auch wieder nicht gewesen sein. Auf John Ball wirkte er noch 2006 sehr klar und selbstbewusst. Yes, I asked him whether he was proud at what he had done, and he said yes. Ich fragte ihn, ob er stolz auf seine Leistung war, und er sagte ja. Ich hoffe also, dass er noch arbeitet. Es wäre großartig, wenn er das noch täte. I hope he's still working. I think it would be great if he's still working. Eines Morgens erhielt ich eine E-Mail von einem meiner Interviewpartner. Er vertraute mir Perelmans Adresse und Telefonnummer an. Ich rief Olga an und auf dem Weg legte ich mir meine Fragen zurecht. Ich würde mit ihm über die Hintergründe seiner Kündigung sprechen, über Erschöpfung und Einsamkeit, über Musik und Schönheit. Wir fanden das langgezogene Hochhaus schnell, gaben am Sicherheitssystem der Tür die Nummer seines Apartments im dritten Stock ein. Es klingelte, aber niemand öffnete die Tür. Später wählte ich seine Telefonnummer. Da, sagte eine russische Männerstimme. Ich erklärte, was ich wollte, und erhielt auf Englisch die Antwort, no, no. Dann legte er auf. Am Abend besorgten Olga und ich uns Karten für das Mariinsky-Theater. Es wurde Verdis Nabucco gegeben. Wir suchten den Weg nach oben auf den 5. Rang, schoben uns durch die Besuchermengen, wandelten durch die verschlungenen Gänge und prachtvollen Säle, bis wir schließlich ankamen, sehr nah am Himmel, der an die Decke des Hauses gemalt war. Die Bühne weit unter uns, die Sänger kaum auszumachen. Hier hatte Perelman früher gern Platz genommen. Er hatte neue mathematische Räume geschaffen und erkundet, um sich dann aus ihnen zurückzuziehen. Oder hatte er sich in ihnen verkrochen? Auf jeden Fall war er dem perfekten Klang der Mathematik näher gekommen als alle anderen. Einsam, ganz oben, im ewigen Eis. My feeling is that the aesthetic criteria. Ich denke, dass die Schönheit das entscheidende Kriterium für Mathematik ist, so wie in der Musik oder in der Kunst. Aber das Verständnis von Schönheit ändert sich. In der platonischen Philosophie ist es so, dass die Welt der Mathematik an sich existiert und wir sie erkunden. Aber es ist besser zu sagen, dass die Mathematik nicht wirklich existiert. Es ist nicht so, dass man da eine Tür öffnet und dann einen neuen Raum anschaut und so weiter. Es gibt keine Tür und es gibt keinen Raum. Wir schaffen diese Tür und wir öffnen sie. Wir schaffen den Raum und wir schauen ihn uns an. There is no door, there is no room. You create this door, you open this door, you create this room, you look at. So this is different. Der weiße Rabe. Auf der Suche nach Grigori Perelman. Ein Feature von Jan Lublinski. Es sprachen Bernd Kuschmann, Volker Risch, Jörg Löw und Martin Schaller. Produktion Axel Scheibchen, Redaktion Christiane Knoll. Morgen hören Sie an dieser Stelle Adler in dünner Luft, weshalb die Mathematik schön und vielleicht sogar wahr ist. In Wissenschaft im Brennpunkt. Pfingstmontag um 16:30 Uhr.